Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. So, heute mein erster Tag, wo ich nicht geraucht habe. Ich weiß, wir haben erst 5 vor 5, aber ich werde auch heute nicht mehr rauchen. War gerade einkaufen, richtig billiger Einkauf, wenn man keinen Schnaps und keine Zigaretten kauft. Also ich war ganz überrascht, dass ich nur 15 Euro an der Kasse zahlen musste. Hol mir immer sonst ein Big Pack im Aldi, die Boston. Hab jetzt Orangensaft geholt, der war heute ist die ganze Woche im Angebot für 1,30 Euro, glaube ich, der gekühlte. Und statt 1,99 Euro, was habe ich geholt? Noch Hähnchenkeulen. Hab natürlich mal wieder das Etikett vertauscht. Ich mache ja immer das 30%-Schild drauf da. Die wollen 5 Euro für Hähnchenkeulen haben, bin ich denn bekloppt? So habe ich bezahlt, ich habe den Bon schon weggeschmissen, 3 Euro. 79 oder so ein Rotz. 5 Euro für Hähnchenkeulen. Aber Knall. Habe ich noch gut. Milch und Mini-Salami. Die sind zwar vom Böklunder. Böklunder ist ja Tönnies. Ne? Tönnies ist eigentlich der letzte Rotz. Und ja, die brate ich mir nachher weg, die Hähnchenkeulen. Vielleicht auch morgen. Muss mal gucken. Ich teile die immer. Dann habe ich so, da sind 3 Stück drin. Upp, ich schluck auf, es sind 3 Stück drin. Und dann tue ich die in der Mitte durchschneiden, habe dann 3 Beulen und 3 Oberkeulen oder wie man den Rotz nennt. Ach. Eigentlich hatten sie auch für heute richtig schlechtes Wetter angesagt, aber. Boah, die alte von Gammel Gandalf, ne, die bekannte da, keine Ahnung, die geht mir so auf den Sack, die habe ich jetzt gesperrt, aber endgültig, die braucht sich gar nicht mehr melden bei mir, ne. Oh! Das ist so ein schlechter Mensch, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Der braucht sich bei mir nicht mehr melden. Hab jetzt gestern, am Wochenende gehört, dass der einen Hund da unten hat, ne? Bei dem sieht's ja aus wie auf der Müllkippe, ne? Also wenn da das Ordnungsamt vorbeikommen würde, die wird das, die Wohnung sofort schließen, vor allem den Hund rausholen, ne? Also ich habe mir auch so gesagt, der arme Hund, der muss sich auch denken, was habe ich nur angestellt? Dass meine Mama mich hier in die Müllkippe gebracht hat. Ich war doch immer ein lieber Hund. Und er ist wirklich lieb, ne? Ja, ich hab Termin gehabt. Da war nur noch hier. Und geh mir jetzt nicht auf den Sack, du. So in der Art. Ne? Ich hab sie sofort gesperrt. Ne? Also sowas mag ich ja gar nicht, ne? Leute, die irgendwie groß rumtönen. Hey, mit dem will ich nie wieder was zu tun haben. Der braucht sich nie wieder bei mir melden. Meine Schwester hat vor 30 Jahren, hat sie mir in meiner großen Liebe damals dazwischen gefunkt, ne? Und seitdem habe ich den Kontakt abgebrochen, ne? Seit 30 Jahren, ne? Wenn sich einer in meine Privatangelegenheiten mischt, das einem nichts angeht, ne. Aber der braucht sich bei mir nie wieder melden. Nein, nein, du ein schlechter Mensch, nein. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und dann gestern schreibt sie mich eigentlich so, mal gucken, ob der noch lebt, weil der Hund da ist. Ne? Das hat sie mich angepinnt bei WhatsApp. Ach. Hallo? Also Leute, wirklich, die Wohnung. Oh. Da ist eine Müllkippe sauberer als da unten. Ne? Wie kann ich meinen Hund da unten schlafen lassen? Oh. Der ist ja immer besoffen, immer breit, immer stramm. Ich denke immer, der wird da unten von seinem schwulen Freund vergewaltigt, dass er immer einen Vibrator in den Arsch gesteckt kriegt. Ne? Aber echt, Leute, also. Ne, jetzt habe ich da, hab ich die Olle blockiert. Ich fand die immer ziemlich nett. Aber wer sein Tier freiwillig da unten reingibt, ne? Selbst wenn ich wüsste, ich müsste in den Knast, da würde ich das Tier lieber im Tierheim abgeben, als da unten. Oh, ich reg mich schon wieder viel zu viel auf, mein armes kleines Löwenherz. Ich wollte auch nur sagen, ich habe heute den ersten Tag geschafft, nicht zu rauchen. Heute Morgen war ein bisschen schwierig. Also, ich bin so aufgewacht, so mein erster Griff ist dann neben meiner Schlafcouch zur Zigarettenschachtel, aber ich hatte ja keine gekauft. So, es war der erste Tag, beim ersten Mal tat's noch weh, beim zweiten Mal nicht mehr so sehr. Und heute weiß ich daran, stirbt man nicht mehr. Die jamais, die jamais. Ja, die ersten Tage sind immer hart. Und dann, ich war heute auch nicht beim Sport, das war auch noch hart, ne? Weil beim Sport bin ich ein bisschen abgelenkt und Mal gucken, ob ich morgen zum Sport fahre. Heute sollte es eigentlich regnen. Ganz. Es hat ja auch geregnet, aber halt nicht so viel, wie sie angesagt haben. Und ich sag, Gammel Gandalf braucht sich bei mir nie überhaupt nicht melden. Das soll noch nicht mal an mich denken. Beim Urinieren, beim Wichsen oder was weiß ich. Ne? Der soll einfach die Klappe halten und sterben. Ne? Das ist so, wie gesagt, mein armes kleines Löwenherz, ist alles nicht so gut. So, vielleicht schaffe ich es ja morgen zum Sport. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen, stressfreien Montag. Hab den ersten Tag geschafft, nicht zu rauchen. Werde auch nicht mehr rauchen. Ich war drauf und dran, an der Kasse mir eine Schachtel zu holen. Ne? Aber ich kriege richtig Luft. Und wenn man mal googelt, so, wenn man mit dem Rauchen aufhört, ist es anders als mit dem Saufen. Aber wenn man mit dem Rauchen aufhört, so, der erste Tag ist schon, wenn man den schon überstanden hat, dann hat man schon einiges gewonnen. Und ich darf auch nicht mehr. Ich habe ja schon mal so ein paar Monate und ein halbes Jahr und so, ne? Ich darf nur keinen Stress kriegen. Also gut, dass ich Single bin und keine Freundin habe. Und warten wir mal ab, ne? Ich wünsche euch allen noch einen stressfreien und stressfreien Montag und genau, in diesem Sinne. In diesem Sinne, ich bin ein bisschen durch den Wind. In diesem Sinne, Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt mir gewogen. Ciao.